Schiedsgerichte, bei denen die Deutschen durch die Mehrheit des Niederrassentums planmäßig unterdrückt werden können. Abrüstung, die Waffen nieder, kein Krieg mehr, damit das Ariatum ständig wehrlos in den Klauen des niederrassigen Untieres bzw. des atlantisch-römisch-jüdischen Priesterstaates bleibt. Menschheitsziele, das sind die Ziele des Niederrassentums. Kommunismus, um die großen Massen gegen die wohlhabenden Arier aufzupeitschen, ihren Neid und ihre Habsucht zu entflammen und sie zum Massenmorde an den Ariern zu bringen, damit deren Gut in die unersättlichen Taschen Judas fließe. Der atlantisch-römisch-jüdische Priesterstaat hat sich zur Ausführung seiner Pläne besondere Werkzeuge geschaffen. Das Judentum, den von ihm gegründeten Freimaurerorden, Symbole und Rituale dieses Ordens entstammen zum großen Teil den atlantisch-ägyptischen Initiierungslogen, den Mysterienkulten der vorderasiatischen Religionen des Altertums und dem Judentum und die von Juden geleiteten demokratischen, liberalen und sozialdemokratischen Parteien. Für diese werden betörte Volksgenossen mit den vorher genannten nichtswürdigen Phrasen eingefangen, ihre Führer meist abgeschmiert. Werkzeuge und Schutztruppe des klerikalen Roms sind die verschiedenen religiösen Orden und die Partei des Zentrums, in Österreich die Christlich-Soziale Partei. Die Mitglieder der letzteren werden geködert durch den Hinweis auf die angeblich gefährdete Religion. Juda Rom sucht auch das gesamte Schulwesen in seine Hand zu bringen, um das Volk für seine Zwecke verdummen zu können. Siehe § 146.2 der Reichsverfassung, den Reichsschulgesetzentwurf hierzu und das Bayerische Konkordat. Beide Vertreter der Idee des internationalen weltbeherrschenden Priesterstaates suchen sich der Presse zu bemächtigen, um mit Hilfe derselben dem Volk das Rassengefühl aus dem Herzen zu reißen und es zum Internationalismus zu erziehen. Die genannten politischen Parteien arbeiten, von Juden und Römlingen insgeheim gelenkt und von den meisten Abgeordneten nicht erkannt, am Untergange Deutschlands. Sie stimmen für die Wehrlosmachung desselben, für Rüstungsbeschränkung, Völkerversöhnung und so weiter, kurz für alles, was die Ausbreitung des atlantischen Papismus fördert und dem Deutschtum schadet. In der Öffentlichkeit aber müssen sie sich nach den Weisungen der geheimen Leitung zum Schein bekämpfen, damit der deutsche Michel sie und ihre eigentlichen Ziele nicht erkennt. Gar manche ihrer Führer sind durch jüdisch-römisches Geld bestochen, machen aus der Politik ein Geschäft und zertreten gewissenlos die Interessen des Vaterlandes. B. Was nun tun? Wer nicht am Morde seines Vaterlandes und Volkes sich mitschuldig machen, wer nicht Werkzeug Roms und Judas sein will, der trete sofort aus den von atlantischem Papismus geleiteten Parteien und Orden aus. An die Stelle der jetzigen Volksvertretung muss die Ständevertretung gesetzt werden. Alle Stände sollen sich in einer Werkgemeinschaft einigen. Wer in den Rom und Juda dienstbaren Einrichtungen bleibt, versündigt sich an seinem Vaterlande. Das Wohl desselben und die Zukunft der arischen Rasse und damit die unserer Kinder muss ihm über alles stehen. Heraus mit der Juden- und Rompresse aus den deutsch-christlichen Häusern. Unsere Parole sei: Los von Rom und los von Juda. Los von Rom und Juda bedeutet aber nicht Religions- und Kirchenfeindschaft, sondern im Gegenteil Hinstreben zu Jesus und einer den Bedürfnissen der arischen Rasse entsprechenden deutsch-christlichen Religion und deutsch-christlichen Volkskirche als Zentralpunkt einer rassisch und völkisch scharf ausgeprägten Kultur. Nicht weg von der Religion, sondern hin zu ihr. Aber weg von dem in der Kirche noch mumifizierten atlantisch-ägyptisch-orientalischen Heidentum und weg von dem jüdisch-römisch-atlantischen Klerikalismus zum arischen freien Christentum und zu seiner Rassenethik und Rassenpolitik. Notwendig ist die sofortige Aufhebung aller römischen Orden, des Freimaurertums und des Zölibats. Wir fordern von den Geistlichen aller Konfessionen, dass sie die Kirche umgestalten zu einer deutsch-christlich-nationalen Kirche, frei von Juden und Heidentum, zu einem Zentralpunkt deutsch-christlicher Kultur und arischer Rassenpflege, wie es die altgermanische Volkskirche war. Weigert sich die Geistlichkeit, die Wahrheit zu sagen und macht sie sich dadurch weiter mitschuldig an dem gewissenlosen jüdischen Weltbetrug, so wird sie das Schicksal ereilen, welches ihr das Judentum durch den Bibelbolschewismus der von ihm geschobenen internationalen ernsten Bibelforscher bereiten will und wird. Nachweise siehe Hans Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volke, Großdeutscher Verlag Weißenburg in Bayern. Für die Schulen aller Gattungen verlangen wir, aus dem Religionsunterricht und aus den Unterrichtsbüchern ist alles Jüdische und alle Judengeschichte zu entfernen. Der Religionsunterricht hat ein christlicher zu sein, das heißt, sich nur auf die Lehren Christi zu beziehen. Das Alte Testament hat völlig auszuscheiden. Diese Forderungen stellt auch Hauptpastor Andersen von Flensburg auf in seinem Werke »Der deutsche Heiland«, München 1921, Deutscher Volksverlag, ebenso Oberpfarrer Katzer in Liebau in Sachsen, das Alte Testament im christlichen Religionsunterrichte 1893. Deutsch-christlicher Religionsunterricht im Sinne dieses Buches ist in sämtlichen Schulen Pflichtfach. Nicht-Deutschblütige bzw. Nicht-Germanen sind aus den Schulen auszuschließen. In den oberen Klassen sämtlicher Schulen ist Rassenkunde, Rassenmoral und Rassenhygiene im Sinne der alten arisch-germanischen Rassengesetze und der Bibel und die Geschichte der Arier zu lehren. Heidentum und Priesterherrschaft sind Wesenseigenschaften des Niederrassentums. Mit der arischen Rasse dagegen sind höhere Religion, arisches Christentum und die von den Ariern Luther und Christus gepredigte Freiheit eines Christenmenschen eng verknüpft. Rassenmischung bedeutet allmähliche Verringerung der edelsten Menschenarten und Vertierung der Menschheit. Pflege der arischen Rasse dagegen führt zu deren Veredelung, zum schmalen Weg zur Gottähnlichkeit und zum Einswerden mit Gott. Wir müssen also die uns in der Bibel gebotenen arischen Rassengesetze folgerichtig anwenden und bewusste Rassenpflege und Rassenzucht treiben. Die Rassenpflege ist also eine der wichtigsten religiösen Angelegenheiten. Glaube niemand, die religiöse Frage sei Nebensache für den Wiederaufbau der Arierwelt. Sie ist gleichzeitig eine Kultur- und Rassenfrage und eine ernste Lebensfrage für das deutsche Volk. Nur das arische Christentum wird uns scharf trennen vom Niederrassen- und Heidentum und mit dem diese vertretenen internationalen Juden- und Papsttum. Es wird das deutsche Volk mit völkischen und rassischen Idealen erfüllen, eine neue christlich-germanische Kultur schaffen, rassische Hochzucht ermöglichen und die Ausschaltung des Mischlings- und Niederrassentums bringen. Das wissen die Führer unserer Feinde. Sie fürchten zitternd die Entdeckung der Bibelfälschungen und suchen die Herrschaft des atlantischen Papismus mit allen Mitteln der Lügen und Täuschung zu erhalten. Was uns die von Juden gefälschte Bibel lehrt, sei uns Regel und Richtschnur. Schonungsloser Kampf gegen das uns ringsum bedrängende Niederrassen- und Mischlingstum nach den Forderungen der Propheten, der Offenbarung Johannes und des Evangeliums. Kein Mitleid mehr mit den uns Deutschen das Herzblut aussaugenden niederrassigen Völkern. Die gereinigte arische Bibel auf dem Herzen und das deutsche Schwert in der Hand wollen wir die Drachen und Untiere vernichten und unser gestohlenes Erbe uns wiederholen. Deutschland darf nie zu einem reinen Industrie- und Handelsstaat werden, denn der damit verknüpfte Mammonismus fördert Niederrassentum und Papismus. Zusammenholung der Reste der arischen Bevölkerung in einem zu errichtenden und durch das Schwert ständig zu erweiternden pangermanischen Staatenbunde nach dem Willen der arischen Bibel. Gegenüber dem tausendjährigen Ansturm des Heiden- und Niederrassentums ist keine Zeit mehr zu verlieren. Sorge jeder in seinem Kreis für Aufklärung des Volkes durch die Verbreitung dieser Schrift. Die Wahrheit wird uns frei machen, sagt uns Jesus, und sie wird uns eine neue Erde und einen neuen Himmel erstehen lassen, in welchem arische Gerechtigkeit wohnet. Und so wird die Lösung des Bibelrätsels zur Wahrheit und zu einem glänzenden Aufstieg des deutschen Volkes führen. Gott mit uns. Ende des Buches.